Sonntagabend, 18 Uhr, Totenstille im Willy-Brandt-Haus, Kopfschütteln, Fassungslosigkeit, Genossenhände vor langen Gesichtern. Kein Aufschrei, kein Wort, Schockstarre, Ratlosigkeit. Ich gehöre nicht zu denen, die schlechte Wahlergebnisse schönreden. Das ist ein sehr enttäuschendes Ergebnis, wird der Kanzlerkandidat später sagen. Und schönzureden ist an diesem 7. Juni nun wirklich nichts mehr. Stellen Sie die Blumenvasen weg, aus Ihrem Fernseher werden unten die schwarzen Balken herausschießen, hatte der Parteichef gewitzelt und prophezeit, die Roten werden nach oben gehen. Alle hatten es geglaubt und dann das. Doch Totgesagte leben länger, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn das ein Sozialdemokrat verkörpern kann, dann ist es Franz Müntefering. Er ist keiner, der sich drückt. Eine Viertelstunde nach Schließen der Wahllokale steht er bei seinen Freunden, beißt die Zähne zusammen und bekommt Applaus. Liebe Freunde und Genossen und Genossen. Erst zaghaft, dann aufbrausend. Um 18.17 Uhr schlägt dem zerknirschten SPD-Chef eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung entgegen. So, vielen Dank, liebe Genossen und Genossen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir bedanken uns für den Mut, den ihr uns macht. Meistens müssen wir es ja umgekehrt machen. Die Sozis ganz unten, 20,8%. Tiefststand historisch. Was nun, Herr Müntefering? Wie wollen Sie nach diesem miserablen Ergebnis verhindern, dass sofort eine Debatte losgeht um Kandidat und Programm? Wird bei den Sozialdemokraten heute Abend Kritik laut am Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier? Nein, antworten Sie im Foyer des Willy-Brandt-Hauses. Die Genossen geschlossen, sowas hat man lange nicht gesehen. Alle Blicke richten sich nach oben, als käme die Rettung aus dem dritten und vierten Stock. Hier werden Sieger gebacken. Nordkurve hat Müntes Coach die Wahlkampfzentrale der SPD getauft. Karl-Josef Wasserhöfel, den sie alle nur den Kajo rufen, heißt der Meistermacher. Ich spiele nicht auf Platz, ich spiele auf Sieg, hat Frank-Walter Steinmeier trotzig erklärt, als er den Angriff auf die eigene Chefin eröffnete. Wasserhöfel ist sein Trainer und der hat den Glauben an seinen Spielmacher noch lange nicht verloren. Er ist jemand, der kämpft und es gibt einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied zwischen ihm und Frau Merkel. Er ist jemand, der bereit ist, sich auch in den Wind zu stellen und ins Risiko reinzugehen und nicht so lange abzuwarten, bis man weiß, wie das Spiel dann endet und dann zu sagen, ich bin auch dafür. Der Wind weht nun auch Wasserhöfel entgegen. Wird er der Jupp Heynckes der SPD sein oder ist für Steinmeier doch noch mehr drin als Platz 2? Müsste man nicht zaubern können, um aus dem Vizekanzler einen Kanzler zu machen? Erstmal ein starker Kaffee, dann sehen wir weiter. Kajo Wasserhöfel krempelt die Ärmel seines weißen Hemdes hoch und geht an den Computer. Auf dem taucht ein Finanzhai auf. Das Wahlplakat als Bildschirmschoner. Hier ist mein Arbeitsplatz. Das ist hier das Großraumbüro, die Nordkurve. Und von hier aus wird die Kampagne gesteuert. Es sind insgesamt 240 Kolleginnen und Kollegen. Und hier laufen die Fäden hoffentlich zusammen. So wie 2005, als das mit dem Zaubern fast geklappt und er Gerhard Schröder um ein Haar einen dritten Sieg beschert hätte. Hatten Sie damals nicht alle Schwarz-Gelb schon Wochen vorher zum Wahlsieger erklärt? Wasserhöfel grinst verschmitzt und irgendwie umgibt den 46-Jährigen mit der Brille in diesem Moment wirklich ein Hauch von Harry Potter, das Jungenhafte, mit dem er immer wieder beschrieben wird. Ich nehme Snickers. Bitte. Okay. Die Brötchenverkäuferin schiebt ihren Wagen durch die Wahlkampfreihen. Nervennahrung geht heute besonders gut. Ja, das auf jeden Fall. Süßigkeiten wie Muffins oder Donuts, die sind auch sehr beliebt. Dietrich Bölter zieht ein Brötchen mit Rührei vor. Der Mann mit den grauen kurzen Haaren ist Geschäftsführer der Werbeagentur Face2Net. Schon 2 Wahlkämpfe hat er für die SPD geführt. Er bringt die Genossen ins Netz, versucht junge Leute zu erreichen, die sich fast nur noch übers Internet informieren. Bölter klappt seinen Laptop auseinander, aktiviert den Link die SPD auf YouTube. Da haben wir für die SPD so einen eigenen Videokanal aufgebaut, wo wir alle Film- und Videoproduktionen zum Beispiel aus dieser Veranstaltungsreihe Das neue Jahrzehnt hineinlegen. Und da sieht man ja auch, dass einige Filme 80 oder 100.000 Mal schon geklickt worden sind. Zum Beispiel, zufälligerweise habe ich jetzt auf den Highspot geklickt, der ja auch im Fernsehen lief. Überlassen Sie Europa nicht den anderen. Du, die Lippen. Ja, hier sieht man den Highspot. Die Finanzhaie, die FDP wählen würden. Bei der Europawahl hat der Spot keine Stimmen gebracht. Und trotzdem glauben die Werbestrategen, dass er gut ist. Die Leute reden drüber, das ist doch die Hauptsache, meint Frank Staus von der Agentur Butter. Auch er arbeitet für die SPD in der Nordkurve. Die Idee allerdings, Union und FDP direkt anzugreifen, wurde nicht im Willy-Brandt-Haus geboren. Das kam auf einer Zugfahrt. Da hatten wir irgendwie 4 Stunden zwischen Düsseldorf und Berlin. Beim Dumpinglohn ist dann klar, wenn CDU gegen Mindestlöhne ist, dann würden Dumpinglohn wohl CDU wählen. Und Finanzhai, Gott, ich meine, was soll der sonst wählen? Also insofern waren da die Antworten noch relativ schnell gefunden. SPD-Parteivorstand Sven Hetscher, hallo. Ja, alles klar, Franz. Kannst du mir noch mal deinen Wahlkreis nennen? Noch 112 Tage bis zur Bundestagswahl. Wir werden kämpfen, hat der Parteivorsitzende erklärt. Draußen in den Ortsverbänden ist die Botschaft angekommen. Und jetzt steht das Telefon nicht mehr still. Und du sagtest 2000 Plakate, ja? Ah ja, noch weitere. Okay. Welches Motiv möchtest du? Es war jetzt gerade ein Anrufer aus einem Wahlkreis, der sich bei unserer SPD-Hotline gemeldet hat und eine Nachbestellung von Plakaten haben wollte. Das ist die Verbindung der Nordkurve in die Basis. Svenja Hinrichs ist die rechte Hand von Kajo Wasserhöfel. Auch sie will sich nach dem katastrophalen Wahlergebnis nicht unterkriegen lassen. Vorwärts und ihn vergessen, wohin unsere Stärke besteht. Und der Harry Potter der SPD blickt nach vorn. Erst einmal auf ein arbeitsreiches Wochenende. Nach dem Europatief, da ist Wasserhöfel zuversichtlich, kann es für den Kanzlerkandidaten doch nur noch aufwärts gehen. Frank-Walter Steinmeier wird am Sonntag die zentrale Rede auf dem Parteitag halten, seinen Kurs deutlich machen, den Kompass, den er hat, im Unterschied zu der Frau Bundeskanzlerin, die von Fall zu Fall mal dies, mal jenes erzählt. Die Partei wird sich vereinen, sie wird geschlossen in diesen Wahlkampf reinziehen. Wir haben ein gutes Regierungsprogramm und da werden die Alternativen sehr, sehr deutlich. Wessen Welt ist die Welt?